Freitag, 22. November 1963. Gegen 11.30 Uhr landet der US-amerikanische Präsident John F. Kennedy auf dem Flughafen Love Field in Dallas, Texas. Am frühen Nachmittag will er eine Rede im örtlichen Handelszentrum halten. Um 11.50 Uhr setzt sich die Wagenkolonne des Präsidenten in Richtung Innenstadt in Bewegung. Der örtliche Radiosender KLIF Dallas kündigt seinen Hörerinnen und Hörern an, in Kürze Ausschnitte aus Kennedys geplanter Rede zu übertragen. Don't forget, President Kennedy's speech today has been billed as a major address. KLIF News, of course, will be bringing you excerpts of that speech throughout the afternoon, okay? Fahren. Keinerlei Kontrollen, es war ja auch ein bisschen, war ja eine fröhliche Stimmung da. Ja, Volksfeststimmung ein bisschen. Und ich hatte vorher so einen Lageplan. Und da war eine Position eingezeichnet. Komischerweise, ich habe die ohne Probleme, habe ich die einnehmen können. Aber ja, dann kam die Wagenkolonne, Verdeck offen, günstig, alles. Und naja, ich hatte ja dann meine Waffe. Tja, und dann kam der Konvoi da aus der Elm Street und als die Kolonne so 50 Meter von mir entfernt war, da plötzlich Schüsse. Tja, der erste, der Treffer war Kennedy und dann der Gouverneur Connelly. Das war dann für mich das Zeichen. Und ich hab dann auch getroffen. Und dann ging natürlich eine Hysterie und ein Geschrei und dann... Bulletin from Dallas. Three shots reportedly were fired at the motorcade of President Kennedy today near the downtown section. KLIF News is checking out the report. We will have further reports. Stay tuned. Klar hätte ich vielleicht auch noch einen zweiten Schuss absetzen können, aber es war eben so, dieser Verwirrung, und dann ging es ja gleich los und Sicherheitsleute alle auf das Auto von Kennedy und ab ins Krankenhaus. Und es dauerte ja dann noch gar nicht lange. Dann, tja, dann konnte ich den Vollzug melden. Ladies and gentlemen, the President of the United States, John Fitzgerald Kennedy, is dead. The President is dead. Let us pray. Der Kaiser von Dallas. Die Wahrheit über den Mord an John F. Kennedy. Eine Radiosendung von Christian Blees. Alles begann damit, dass ich ein Buch über die Abhörtätigkeit der Stasi schreiben wollte. Im ehemaligen DDR-Ministerium für Staatssicherheit in Berlin las ich stapelweise Akten, befragte ehemalige Stasi-Mitarbeiter und hörte mir Tonbandaufnahmen von Telefonaten an, die die Stasi abgehört hatte. Dabei stieß ich im November letzten Jahres auf ein merkwürdiges Tonband. Alle anderen Bänder, die ich mir bis dahin angehört hatte, waren jeweils fein säuberlich mit einer Archivnummer beschriftet. Dieses Band aber hatte keinen Aufkleber. Stattdessen hatte jemand mit Kugelschreiber die Worte OIBE Achilles 1963-64 auf die Kartonhülle gekritzelt. OIBE steht für Offizier im besonderen Einsatz. Genauso rätselhaft klang das, was auf dem Band zu hören war. Well, you want me to tell you the truth? You know what happened? You know what happened? Ich wurde aus den Aufnahmen nicht schlau. Klar war, dass sie Mitschnitte von Telefonaten enthielten und das alles auf Englisch. Nur war die Tonqualität derart schlecht, dass man kaum etwas verstehen konnte. Immerhin so viel ließ ich feststellen. Das Tonband war im Frühjahr 1964 von der Witwe eines ehemaligen Stasi-Führungsoffiziers an das Ministerium für Staatssicherheit geschickt worden. Mit der Genehmigung der Behörde machte ich eine Kopie von dem Tonband und nahm sie mit zu Richard Keenan. Keenan lebt seit 38 Jahren in Berlin und war in den 60er Jahren als Zivilangestellter bei den US-Militärbehörden beschäftigt. Eine der Stimmen auf dem Tonband erkannte er sofort wieder. Die Stimme kommt mir bekannt vor, aber es ist ein bisschen verzerrt. Aber doch, das ist Lyndon B. Johnson. Aber die Qualität ist sehr, sehr schlecht. Auch sogar ich kann das nicht so ganz verstehen. Die reden Englisch, aber was sie sagen, das weiß ich nicht so genau. Aber das ist Johnson, das ist der Präsident. Hat die DDR-Staatssicherheit Telefonate des amerikanischen Präsidenten Lyndon B. Johnson abgehört? Und wer war der mysteriöse OIBE Achilles, der auf dem Tonbandkarton vermerkt war? Im Archiv der Stasi konnte ich merkwürdigerweise keinen einzigen Hinweis auf einen informellen Mitarbeiter mit diesem Namen finden. Immerhin konnte die Archivabteilung den Namen des Führungsoffiziers ermitteln, dessen Witwe das Tonband 1964 ans Ministerium für Staatssicherheit geschickt hatte. Der Führungsoffizier hieß Georg Braune. Und ich hatte Glück, die Witwe lebte noch. Sie hieß Martha Braune und lebte in einem Altenheim in einer brandenburgischen Kleinstadt. Also das war, nachdem mein Mann vielleicht ein halbes Jahr tot war. Also das muss dann so gewesen sein im April, Mai vielleicht, 64. Und da kam mit der Post da so eine Sendung an meinen Mann. Und das habe ich dann überhaupt nicht im Haus behalten wollen. Ich habe es ganz schnell an das Ministerium dann geschickt, weil es ja auch mit dem Dienst was zu tun hatte von meinem Mann. Wusste sie wirklich nicht mehr? Hatte sie wirklich keine Ahnung, dass Lyndon B. Johnson auf den Aufnahmen zu hören war? Die haben vom Präsidenten gesprochen und haben gesagt, der ist da irgendwo drauf zu hören. Und da muss ich sagen, da gibt es wirklich etwas, was damit zu tun hat. Denn mein Mann ist am selben Tag gestorben wie Kennedy. Und wenn ich mich jetzt so daran erinnere, war das überhaupt ein etwas aufgeregter Tag. Mein Mann war etwas unruhig und ist da rumgelaufen, hat alle Radios angemacht. Wir hatten nämlich zwei. Und das eine war dann das DDR-Radio, da gab es dann die üblichen Musiksendungen, Schlagermusik und so etwas. Und das andere war aber der Sender Freies Berlin und das war ja verboten zu hören damals und das hat er auch angemacht. Und dann kam über diesen Sender SFB dann die Meldung, dass Kennedy erschossen worden wäre. Und gleich danach kam eine Ansprache von Brandt. Meine lieben Berliner Mitbürgerinnen und Mitbürger, eine Flamme ist erloschen, erloschen für alle Menschen, die auf einen gerechten Frieden hoffen und auf ein besseres Leben. Die Welt ist an diesem Abend sehr viel ärmer geworden. Die Meldung über den Tod von Präsident John F. Kennedy erfüllt uns in Berlin und alle rechtschaffenden Deutschen in beiden Teilen unseres Landes mit tiefer Trauer. Naja, also der Willy Brandt hat eine sehr schöne Rede gehalten und wir haben da alle, mein Mann und ich, zugehört. Aber mein Mann war immer irgendwie abwesend. Ich hatte das Gefühl, dass er gar nicht richtig bei der Sache ist. Und dann ging auf einmal das Telefon und er stürzte an das Telefon, als hätte er die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass das Telefon geht. Und während er da telefonierte, da habe ich gemerkt, dass er wurde ganz unruhig, er war schon vorher, aber er wurde noch schlimmer und hat immer so entsetzt geguckt und ich war selber angesteckt davon. Ich wusste gar nicht, was ich davon halten sollte. Jedenfalls, er hat das Gespräch dann irgendwann plötzlich abgebrochen und hat den Hörer aufs Telefon gelegt und ist umgefallen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich einen Arzt holen muss. Ich habe also ganz schnell angerufen und habe den Notdienst informiert und die haben ihn dann auch ziemlich schnell, Gott sei Dank, abgeholt. Aber dann ist er ins Krankenhaus gekommen und da ist er dann, kurze Zeit danach ist er gestorben. Kam der Anruf vielleicht aus dem Ausland? Hatte sie irgendeine Vorstellung darüber, wer dieser Anrufer am anderen Ende der Leitung gewesen sein könnte? Das kann ich nicht sagen, wer angerufen hat, aber er hat wohl den Tag über, das war sehr merkwürdig, er hat also an diesem Tag ganz oft davon gesprochen, der Kaiser ruft nachher an. Und dann habe ich meine, es gab ja immer so Leute, die dann Kaiser oder sonst wie so einen Tarnnamen hatten, Bauer oder sowas, da habe ich gedacht, das ist auch so einer, dessen Anruf er erwartet. Aber er hat es ganz oft gesagt, der Kaiser ruft an. Zurück in Berlin fand ich im Stasi-Archiv Unterlagen von insgesamt 7 ehemaligen Stasi-Mitarbeitern, die den bürgerlichen Namen Kaiser trugen. Nach und nach schaffte ich es, alle Kaiser ausfindig zu machen. Doch keiner von ihnen wollte etwas mit dem mysteriösen Tonband zu tun haben. Ein paar Wochen später jedoch klingelte plötzlich mein Telefon. Am Apparat war einer der Kaiser, bei denen ich angerufen hatte. Kurt Kaiser, so hieß der ehemalige Stasi-Offizier, sagte mir jetzt am Telefon, er sei schwer erkrankt und werde wahrscheinlich bald sterben. Doch bevor es soweit sei, wolle er unbedingt noch etwas loswerden, das im Zusammenhang mit dem Tonband stehe. Also machte ich mich an einem verregneten Dezembermorgen auf ins Ruhrgebiet, um Kurt Kaiser zu besuchen. Der 67 Jahre alte Mann war an Lungenkrebs erkrankt. Ohne Umschweife kam er sofort auf seine Geschichte zu sprechen. Und die war in der Tat ganz und gar unglaublich. Ich bin ja seit 89 bin ich hier im Ruhrgebiet. Und bis dahin war ich ja 30 Jahre lang, das werden Sie nicht kennen, aber Offizier im besonderen Einsatz. Und in dieser Funktion habe ich eben am 22. November 1963 Kennedy erledigt oder sowas. Mein Gegenüber zögerte ein paar Augenblicke, bevor er weitersprach. Ich möchte diese Wahrheit, ich möchte sie nicht mit ins Grab nehmen. Das ist eigentlich alles, Gewissen. Aber hatte ich 30 Jahre, hatte ich kein Gewissen, was sowas angeht. Ja, vielleicht ist es dann so, wenn es ihm so beschissen geht, dass man sein Gewissen beruhigen will, ist alles. Kaiser sprach fast eine Stunde, nahezu ohne Pause. Wollte offenbar eine Art Beichte ablegen. Ich wusste nicht, was ich von seinem Geständnis halten sollte. War er vielleicht nur ein Spinner? Oder ein Wichtigtuer, der eine Menge Geld abzocken wollte, um seine Ehefrau finanziell abzusichern? Dazu waren seine Detailkenntnisse über das Geschehen in Dallas zu verblüffend. Die Frage blieb aber, warum musste Kennedy überhaupt sterben? Mir ist damals bloß angedeutet worden, dass es sich um eine Frauengeschichte handelt. Also Kennedy, der soll kurz zuvor jemanden, in Anführungsstrichen jemanden, die Geliebte ausgespannt haben. Naja, und da sind plötzlich Rachegefühle entstanden. Aber der Auftraggeber, der war ziemlich weit oben anzusiedeln. Also dabei stand, wie Kaiser mir erklärte, die ganze Aktion unter größter Geheimhaltung. Selbst Erich Mielke wusste nicht einmal den Namen des Attentäters. Das hatte Führungsoffizier Braune Kurt Kaiser immer wieder versichert. Für mich war damals wichtig, es war ein Kampfauftrag und der